Hey, one before the last in our series, maybe even the last, let's see. Hey, der vorletzte Tag, vielleicht die letzte Andacht dieser Serie, wir werden sehen. We already have done 5 days, this is day 6. Wir haben schon 5 Tage gemacht, dies ist Tag 6. Okay, self-pity is so dangerous because it revolves around us and not around Christ. Selbstmitleid ist so gefährlich, weil es sich alles um uns dreht und nicht um Christus. Deep, deep, deep down in the chambers of our hearts. Tief, tief drinnen in den Kammern unseres Herzens. We have made a decision that we are more important than Jesus. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir wichtiger sind als Jesus. You know, suddenly we've become the focus, so it's all about us. Plötzlich werden wir zum Mittelpunkt, alles dreht sich um uns. Listen, once we make ourselves the focus, we are always in trouble. Hör zu, wenn wir uns zum Mittelpunkt machen, sind wir ständig in Schwierigkeiten. You know, I really do believe we see this more than ever before today. Ich glaube es wirklich und sehe es heute mehr als je zuvor. Why? Warum? Because the Bible tells us it's one of the signs of the last day. Die Bibel sagt uns, dass es ein Zeichen der letzten Tage ist. One of the signs of the last days is that people will be self-centered and self-focused. Eines der Zeichen der letzten Tage ist, dass die Menschen egoistisch und selbstzentriert sind. You read this in Timothy so clearly. In Timotheus liest du das ganz deutlich. So if you, do you know what also what I found? Weißt du, was ich auch feststelle? The truth is, self-pity becomes a vicious cycle. Die Wahrheit ist, dass Selbstmitleid ein Teufelskreis wird. Why does it become a vicious cycle? Warum wird es ein Teufelskreis? Because the reality is, when you self-pity, you're so focused on yourself. Die Realität ist, wenn du Selbstmitleid hast, bist du so sehr auf dich fokussiert. But nobody wants to be around people who are full of self-pity. Aber niemand will in der Nähe von Menschen sein, die voller Selbstmitleid sind. Nobody wants to be around you, and yet you want to be the focus and the center. Niemand will in deiner Nähe sein, und doch willst du der Mittelpunkt sein. Do you know what's going to happen? Weißt du, was passieren wird? You are in a vicious cycle. Du befindest dich in einem Teufelskreis. Why are you in a vicious cycle? Warum bist du in einem Teufelskreis? Because it's a terrible lonely life to be locked in the prison by yourself. Es ist ein furchtbares, einsames Leben, allein im Gefängnis eingeschlossen zu sein. And yet, und doch, you are the one who are putting yourself in this prison. Bist du derjenige, der dich selber in dieses Gefängnis bringt? So don't ever go into the place of self-pity. Gehe nie in den Bereich von Selbstmitleid. It is just making your life miserable. Es macht dein Leben erbärmlich. You are the focus, but nobody wants to be around you. And now the more you feel like this, the more you get into self-pity. Du bist der Mittelpunkt. Niemand will in deiner Nähe sein. Und je mehr du dies fühlst, desto mehr fällst du in Selbstmitleid. You know, and it is so destructive to a life of faith. Für das Glaubensleben ist es so zerstörend. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because in difficult moments and situation, in schwierigen Momenten und Situationen, what we really need is to focus on the Lord. Ist das, was wir wirklich brauchen, uns auf den Herrn zu fokussieren. You see, we live by his faith. Wir leben durch seinen Glauben. How can you have a strong faith in your heart when you're the focus of yourself? Wie kannst du in deinem Herzen einen starken Glauben haben, wenn du dich auf dich selber fokussierst? You know, there's a story that I like so much and that I've preached about many times. Es gibt eine Geschichte, die ich so sehr liebe und darüber so oft gepredigt habe. And that is in Acts chapter 16 verse 25. In Apostelgeschichte 16 Vers 25. When Paul and Silas were in prison. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren. They were in a really difficult and hard time. Sie befanden sich in wirklich schwierigen und harten Zeiten. And in this very complicated time, in diesem sehr komplizierten Moment, when they were in prison, the feet were in the stock, and it was not a nice prison either. Als sie im Gefängnis waren, ihre Füße waren in einem Holzblock, es war auch kein tolles Gefängnis. They had every opportunity to whine and cry and focus on themselves. Sie hatten jede Gelegenheit zu weinen, zu schreien und sich auf sich selber zu fokussieren. They looked at Christ. Sie schauten auf Christus. The Bible says that at midnight they began to praise the Lord. Die Bibel sagt, dass sie um Mitternacht Gott lobten. And as they began to praise the Lord, als sie anfingen, Gott zu preisen, the whole prison shook. Bebte das ganze Gefängnis. You know, and this is what we will have to learn. Self-pity keeps you in the prison, but rejecting self-pity will get you out of the prison. Das müssen wir lernen. Selbstmitleid behält dich im Gefängnis. Doch wenn du Selbstmitleid zurückweist, bringt es dich aus dem Gefängnis. I tell you what, my friend. Ich sage dir etwas, mein Freund. I'm going to give you a key that is life-changing for you. Ich gebe dir einen Schlüssel, der für dich lebensverändernd ist. Hebrew talks about Hebräer spricht übel the sacrifice of praise. Das Opfer des Lobpreises. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. If you're in a wonderful meeting with a great atmosphere, wenn du in einem wunderbaren Meeting bist mit großartiger Stimmung and all your favorite songs are sung that you love so much, und alle deine Lieblingslieder, die du so sehr liebst, gesungen werden, that's not a sacrifice of praise. Ist dies kein Lobpreisopfer. A sacrifice of praise is ein Lobpreisopfer ist, when you're in the prison, wenn du im Gefängnis bist, when everything goes wrong, alles schief läuft, when everything is completely messed, alles komplett durcheinander ist, and you make the choice to reject self-pity and to praise the Lord. Und du die Entscheidung triffst, Selbstmitleid zurückzuweisen und den Herrn anzubeten. That's a true sacrifice of praise. Das ist ein wahres Lobpreisopfer. But you know what? Weißt du was? It's a sacrifice that kills self-pity. Es ist das Opfer, das Selbstmitleid tötet. So, my friends. Meine Freunde. I've given you 6 wonderful lessons. Ich habe dir 6 schöne Lektionen gegeben. About the danger of self-pity. Über die Gefahr von Selbstmitleid. It's a huge enemy of your soul. Es ist ein riesiger Feind der Seele. Hate it with all of your strength. Und hasse ihn mit all deiner Kraft. Tell people if you see it in me, please confront me. Sag den Menschen, wenn du es in mir siehst, konfrontiere mich bitte. And when they do, you better not feel sorry for yourself. Und wenn sie es tun, dann bemitleide dich nicht. See you tomorrow. Sehe dich morgen. Bye bye. Ciao, ciao.